Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg hier beim freien Senderkombinat. Die zweite Stunde, hier geht's weiter. Wie gewohnt mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Was läuft hier an Konzerten? Und gerade eben ging es los mit Steve Gunn. Den kennt ihr alle als Mitglied von Kurt Vile und seinen Violators aus New York. Steve Gunn macht auch Solo-Musik, hat gerade eben mit Time Off im letzten Jahr eine Platte rausgebracht und stellt die live vor. Und zwar am Dienstag, den 28. Januar im Aalhaus. Das Ganze im kleinen und feinen Rahmen. Und gerade eben war Steve Gunn zu hören mit seinem Track Street Keeper, was auf Kurt Vile steht, die Musik mag. Steve Gunn klingt ein bisschen ähnlich, anderer Gesang, aber sonst musikalisch schon so gleiche Baustelle. Das Ganze, wie gesagt, am Dienstag live im Aalhaus. Am gleichen Tag zu Gast in Hamburg ist To Kill a King. Hier kommt ihr Track Cold Skin und danach erzähle ich euch, wo die Band dann auch spielt. Raise your head. Of me and you, just two damaged fools. Dust, when dust we return, my friend. Me and you, just two damaged fools. Das waren To Kill a King mit ihrem Track Cold Skin. Die Band sollte eigentlich in der Prinzenbar spielen am Dienstag, den 28. Januar, aber das Konzert wurde verlegt ins Knust. Also rennt nicht in den falschen Club. To Kill a King könnt ihr live erleben am Dienstag im Knust. Dann kommen wir zu Mittwoch. Das ist der 29. Januar. Da ist Pete Doherty in der Stadt mit seinem Baby Shambles. Die britische Skandal-Nudel tritt auf im Docks. Hier der Track Mary Berline. Oh, baby, baby. Pete Doherty und seine Baby Shambles mit dem Track Maybelline, nicht Maybelline, wie ich dachte, Maybelline wird's ausgesprochen. Ihr könnt mitschunkeln. Am Mittwoch spielen die Baby Shambles im Docks, der Track gerade übrigens vom aktuellen Album mit dem Titel Sequel to the Prequel. Aktuell, ganz neu, ganz frisch, ist das Album auch von The Building. Die machen ihre Records-Release-Party im Nachtasyl am Mittwoch, den 29.11. So ganz aktuell ist es übrigens nicht. Es ist schon rausgekommen, 1. November, aber jetzt zwei Monate später, endlich mal Zeit für Release-Party im Nachtasyl. Hier kommt The Building mit ihrem Track, ja, Icons. We'll be right back. Das ist ein Track von The Building Icons, betitelt unter The Building, haben ihre Record-Release-Party am Mittwoch, den 29. Januar im Nachtasyl. Die Band spielt live, dazu gibt es dann auch DJs vom Clouds Hill DJ Team, dem Plattenlabel, wo eben das Werk von The Building, einfach nur Building betitelt, erschienen ist. Das Ganze am Mittwoch, wie gesagt, im Nachtasyl. Am gleichen Tag spielen Milky Chance in der großen Fahrt 36. Die Band hier zu hören mit ihrem Track Flashed Junk Mind. We were youngsters on the junkyard. Now we are stone mines full of jungles. But I feel your heart. City light, flashlights when we fall into that night. Focused on what you feel, just when you were calling, I love that night. And we were bound to the city light, flashlights when we fall into that night. Focused on what you feel, just when you were calling, I love that night. Milky Chance waren das gerade eben mit ihrem Track Flash Junk Mind vom Album Sad Necessary, Debütalbum der beiden Boys, der irgendwie aus, weiß ich gar nicht, Hessen kommen, glaube ich. Und damit ziemlich erfolgreich sind, immerhin spielen sie in der Große Freiheit 36 am Mittwoch, den 29. Januar. Und das Konzert ist ausverkauft, also wer keine Karten hat, braucht da eigentlich gar nicht mehr hinzugehen. Am Donnerstag dann spielen Steve Magnus and seine Jigs im Knust und Shame on Me. Ich habe die Platte irgendwie zu Hause liegen gelassen. Ich dachte, der spielt erst nächste Woche und habe nicht auf meinen Zettel so richtig geguckt und ärgere mich ein bisschen über mich selbst. Aber egal, ich glaube, Steve Magnus hat seine Fans, ehemaliger Kopf und Sänger von Pavement, die Platte ja auch nicht schlecht, die neueste. Ich glaube, die Karten sind eh alle schon gebucht, oder? Ich hoffe mal, ihr geht da alle hin. Steve Magnus and the Jigs am Donnerstag im Knust. Auch das Programm, Vorprogramm lohnt sich, The Megaphonic Thrift. Eine ziemlich nette, ich glaube aus irgendwo oben Skandinavien stammende, ziemlich gute Shoegazer-Band, die auch ein, sag ich mal, Ohr für Pop-Sounds hat. Dann spielt George Ezra in der Pony Bar und der Eintritt ist frei. Hier kommt er mit seinem Track Budapest. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. George Ezra hörten wir mit seinem Track Budapest, das Ganze vom, weiß ich gar nicht, Album, glaube ich, richtig korrekt, mit Did You Hear the Rain heißt das. Und ihr könnt ihn live erleben in der Pony Bar am Donnerstag, den 30. Januar. Und das Ganze kostet kein Eintritt. Also Pony Bar Maländeplatz im Abaton Kino, da gibt es auch mal Musik zu hören. Dann sollte in der Molotow Bar ein Konzert von den Funeral Suites stattfinden. Das wird natürlich verlegt und zwar ins Haus 73. Hier die Funeral Suites mit ihrem Track All Those Friendly People. So, da ist gerade was voll durcheinander gekommen hier. Mein Player hat sich gerade verabschiedet, aber egal, das war ein kleines Soundbeispiel für die Funeral Suites, die am Donnerstag, den 30. Januar live spielen, in dem Haus 73. Ja, schade, dass hier gerade passiert ist, aber die Technik wollte wohl nicht ganz mitspielen, schade. Egal, dann kommen wir zum nächsten Konzert, wo wir auch gerade schon die ersten Klänge hörten, nämlich zu Freitag, den 31. Januar. Da spielt Adam Green akustisch im Knust. Auch das ist Konzert ist schon ausverkauft. Trotzdem auch da nochmal ein kleiner Track von. Und zwar ein Track, den er mit Binky Shapiro zusammen aufgenommen hat aus dem letzten Jahr, der da heißt Pity Love. My heart is everywhere, splitting out like thunder. Everybody's cheating on each other. Oh, I was out for what you've never shown. Just 'cause I expect it doesn't make it so. Ain't too proud for kneeling. My pity, pity love, almost stronger than the real thing. You said I was too nice, thinking you could take it. Leaving in a huff, wishing time was more spacious. Oh, you can try to keep the outside out, but I love you more than you'll allow. I have not nor will be. I offer pity love, sometimes so strong you fear me. Everywhere, and my worry came to mistake my pity love for the kind that needs you. collecting all the pieces that I found. I ought to take you right back to the pound. I wish you'd not have me defective to the point that always left your boyfriends laughing. Das war Adam Green. Den könnt ihr live erleben. Diesmal nicht im Duett, wie gerade eben gehört, mit Pinky Shapiro, sondern solo und vor allem auch akustisch im Knust am Freitag, den 31. Januar. Auch das Konzert schon ausverkauft. Vielleicht könnt ihr euch noch über einen Hintereingang reinschmuggeln, wer weiß. Dann ist Karl Bartos zu Gast in der Stadt. Karl Bartos, ehemals Gründungsmitglied von Kraftwerk, hat letztes Jahr mit Off the Record eine Platte veröffentlicht und stellt die live vor im Grünspan am Freitag. Hier kommt er mit seinem Track Atomium. Welcome to one of the most emblematic buildings in the world, the Atomium. Representing an iron crystal, magnified 165 billion times. Atomium, das war Karl Bartos, ehemaliges Mitglied von Kraftwerk, und das Ganze könnt ihr live erleben am Freitag im Grünspan, das ist der 31. Januar. Dann noch ein Tipp für genau diesen Abend, und zwar in der kleinen und unbeschaulichen Hasenschaukel spielen Wow aus Berlin. Das ist einmal Fender Schrader und dann Linda Wölfel, letzte kennt ihr noch vielleicht von Rhythm King and Her Friends. Da habe ich leider nichts dabei, musikalisch zum Vorspielen, aber das Vorprogramm wird bestritten von den Hamburgern Les Rois et Moi. Hier kommt ihr Track, Writer's Party. Musik and she said, "Why don't you come to New York?" Bright light, I found a ride. Bright light, I found a ride. While Gertrude Stein was at your side, Alice B. Toklas was tap dancing. Bright light, I found a ride. Bright light, I found a ride. The beep, beep, beep moved their feet, feet, feet. They ought to know how to dance with Gertrude. The beep, beep, beep moved their feet, feet, feet. They ought to know how to dance with Gertrude. Oh, here we are, here we are, dancing at a riotous party. Here we are, here we are, dancing at a riotous party. The beep, beep, beep moved my feet, feet, feet. You ought to know, you ought to know. The beep, beep, beep moved my feet, feet, feet. You ought to know, you ought to know. The beep, beep, beep moved my feet, feet, feet. You ought to know. Writers Party, das waren Les Rois et Moi. Die spielen zusammen mit Wow, einer Band aus Berlin, in der Hasenschaukel. Und zwar am Freitag, den 31. Januar. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Mehr gibt's nicht. Reicht ja auch, ne? Eine ganze Menge schon so für gerade mal den Jahresbeginn. Weiter geht's hier in der zweiten Stunde mit noch ein bisschen Musik aus dem letzten Jahr, aus dem Herbst von 2013. Mit Musik von Metal Ghost. Das ist das Projekt von Heike Marie Redeker aus Berlin. Sie spielt Bass. Und am Schlagzeug Piet Breinholm-Branzen aus Kopenhagen. Die haben früher schon mal zusammen gespielt als 18th Die. Haben sich dann irgendwie zerstritten, aufgelöst. Jetzt wieder zusammen gerauft und nennen sich jetzt Metal Ghost, haben mit One ihr Debütalbum veröffentlicht als Metal Ghost, obwohl sie natürlich schon alte Recken sind. Egal, hier ihr Track, Did You Know That? Thousand times a turn your power on me. Don't turn your power on me. Night water girlfriend, getting high in the backseat. Never change, never let them in. Don't turn your power on me. Don't turn your power on me. Das waren Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, die Band aus den USA, aus Missouri. Hat im Herbst mit Fly By Wire eine neue Platte veröffentlicht und die machen auch schon seit Jahren eigentlich den gleichen Sound, der sich vielleicht auch schon so einen Tick überholt hat. Ihr Track gerade eben hieß Nightwater Girlfriend und hier kommt Sky Larkin, eine ziemlich nette, spannende, frische Band, die mit Moto ihr drittes Album veröffentlichte vor kurzem. Ihr Track heißt Carve It Out. Ein Track von Sky Larkin, deren Sängerin Katie Harkin mich so ein bisschen erinnert an Jenny Toomey. Jenny Toomey hat früher mal bei Bands wie Tsunami mitgemacht und noch diversen anderen tollen Sachen, die aus ihrem eigenen Plattenlabel auch auf ihrem eigenen Plattenlabel Simple Machines veröffentlicht wurden. Ähnlicher Sound, vor allem ähnliche Stimme, großartige Künstlerin damals und auch Sky Larkin, echt eine ziemlich gute Band, wie ich finde. lassen so ein bisschen den ganz alten Indie-Rock der amerikanischen Schule immer noch weiterleben. Nicht verstaubt, sondern auch irgendwie mit ein paar frischeren Sounds dabei. Letzter Track in der ersten Stunde kommt von Trams, von ihrem Album Grin. Hier die Band aus Chichester, West Sussex mit dem Track Swimming Pool.